Ernst, Jünger! Jünger! Jünger! Ernst, Jünger! Ernst, Jünger! Sehen, nicht verstehen, metaphorisieren. Ernst, Jünger. Überall eilten ablösende und abgelöste Truppen durch Nacht und Feuer. Ernst, Jünger. Man sieht etwas, man wird mit etwas konfrontiert, versteht es nicht und sucht nun nach einem Vergleich, um das für sich selber und für andere verständlich zu machen. Ernst, Jünger! Zum Teil völlig verwirrt, vor Aufregung und Erschöpfung stöhnend. Dazwischen erschollen Zurufe, Befehle und in eintöniger Wiederholung die langgezogenen Hilfeschreie im Trichtergelände verlorener Verwundeter. Kanonenbeschuss wirkt wie ein Gewitter. Ich gab Verirrten im Vorbeirasen Auskunft, zog Leute aus Granatenlöchern, bedrohte andere, die sich hinlegen wollten. Schrie dauernd meinen Namen, um alle zusammenzuhalten. Um das zu konkretisieren, ein Beispiel, an dem man das schön sehen kann. Ich muss das im Buch aufschlagen. Professor Kiesel, in Stahlgewittern, von Thomas Böhm. Mit Auszügen aus Ernst Jüngers Kriegsbüchern und Erläuterungen von Professor Dr. Helmut Kiesel. Regie? Gerrit Bums. Böser Schmortopf. Es geht um das berühmte Wäldchen, also unter Jüngerlesern bekannte und berühmte Wäldchen 125, ein kleines Waldstückchen, das heftig umkämpft war zwischen Deutschen und Engländern und am Schluss kein Wald mehr war, sondern eine zusammengeschossene Fläche, aus der noch ein paar Baumstümpfe herausragten. Da liegt nun Jüngers Einheit. Jünger schildert diese Situation und ich lese zunächst die Erstfassung von 1920. Da heißt es, dabei standen wir dauernd in Gefechtsbereitschaft. Dabei standen wir dauernd in Gefechtsbereitschaft, da das Wäldchen 125 durch fortwährende Höchstbeschießung bedroht war. Infolge der Explosionsgase war dort ein Teil der 6. Kompanie an Kohlenoxidvergiftung erkrankt. So, das sind zwei völlig sachliche, schmucklose Sätze, kein Vergleich, kein schmückendes Beiwort. Nun, 1934 heißt das so. Dabei standen wir dauernd in Gefechtsbereitschaft, da über dem Wäldchen 125 wie über einem bösen Schmortopf fortwährend eine schwarze Rauchwolke stand. Der Beschuss war dort so dicht, dass an einem windstillen Nachmittag die Explosionsgase einen Teil der 6. vergifteten. Und jetzt kommt 1935, ein Jahr später, ein zweiter Vergleich. Wir mussten, wie die Taucher, mit Sauerstoffapparaten in die Stollen herabsteigen, um die Bewusstlosen heraufzuholen. Alle Vergleiche und Metaphern sind durchaus vieldeutig und in ihrer Wirkung auf die Wahrnehmung des Lesers nicht ganz einfach und vor allem nicht definitiv auszumachen, sondern die müssen ausgelotet werden. Die Wirkung der Metaphorik, die verändert sich, je mehr man in einem Buch, das metaphorisch stark aufgeladen ist, liest, weil sich dann die einzelne Metapher mit anderen zusammenschließt. Kriegstagebuch, 6.3.17. Auch ich hatte heute einen schönen Erfolg. Als ich durch den Graben ging, sah ich Leutnant Pfaffendorf mit einem Halbscherenfernrohr das Vorgelände beobachten, um das Einschießen seiner Minenwerfer zu leiten. Ich trat neben ihn auf den Postenauftritt und bemerkte sofort einen Engländer, der hinter dem 3. feindlichen Graben auf Deckung ging und sich mit seiner khaki-braunen Uniform scharf vom Horizont abhob. Weit und breit war kein Posten, kein Gewehr. Der Bruder verschwand in einem Graben. Da kamen schon wieder zwei dahinterher. Nun rannte ich durch den Graben, entriss dem nächsten Posten sein Gewehr und lief zum alten Postenstande zurück. Gerade ging wieder einer über Deckung. Nur spannengroß erschien der ganze Kerl. Rasch Visier 600 gestellt, entsichert, gezielt. Noch nie hatte ich in meinen 2¼ Kriegsjahren einen Menschen so klar auf dem Visier. Dann abgedrückt. Ich hatte auf den Kopf etwas davor gehalten. Der Kerl schien mir in die Knie zu sinken und tauchte nicht wieder auf. Pfaffendorf, der ihn durch das Halbscherenfernrohr verfolgt hatte, rief: Getroffen. Er hatte genau gesehen, dass der Engländer noch 2 Schritt getan hatte und dann platt auf den Rücken gefallen war. Dann hatte er noch 2-3 Mal mit den Armen gefuchtelt und war nicht mehr zu sehen, bis auf ein Stückchen vom Ärmel, das Pfaffendorf auch gleich aus dem Glase verlor und nicht wiederfand. Jedenfalls kann ich mir den ruhig auf mein Konto schreiben. Es war ein trefflicher Schuss. Als wir noch da standen, kam der Major Müllenhoff durch den Graben und beglückwünschte mich zu dem Schuss. Eine seltsame Beschäftigung. Man kommt also nach Marbach und wird in den Lesesaal geführt, bekommt aber diese 15 Hefte nicht im Lesesaal vorgelegt, sondern wird nochmals in ein extra Kabinett geführt, wo man dann alleine ist, natürlich unter Aufsicht durch Personal, das hinter einer Glaswand sitzt und einen beobachten kann, was ich glaube, ich auch für notwendig halte, denn die Versuchung nicht für Liebhaber eigentlich, sondern für professionelle Sammler und Händler, die wäre vielleicht doch allzu groß. Also man bekommt es da vorgelegt und dann, muss ich sagen, überkommt einen doch eine gewisse Beklommenheit, eine gewisse Scheu, ein gewisser Schauder auch, diese Hefte in die Hand zu nehmen. Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder Wein. Das Blut dran klebt, glaube ich, nicht geradezu. Es ist etwas undefinierbar, durch was sie verschmutzt sind. Wir traben in die Weite, das Fähnlein weht im Wind. In Stahlgewittern, aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers von Ernst Jünger. Kriegsfreiwilliger, dann Leutnant und Kompanieführer im Füsilierregiment Prinz Albrecht von Preußen, Hannoversches Nummer 73. Mit 5 Abbildungen und dem Bilde des Verfassers. Selbstverlag des Verfassers. 1920. Victoria. Zum einen muss man feststellen, dass es ja zur Gepflogenheit des Bildungsbürgertums gehörte, über bestimmte Phasen Tagebuch zu führen. Reisen erweiterte Lebenserfahrung, das wollte man irgendwie festhalten. Und man wusste auch, dass das Schreiben eben eine Intensivierung dieser Erfahrung und ihrer Reflexion bedeutet. Kriegstagebuch, 29.03.16. Feierte heute meinen 21. Geburtstag. Der Tag im Jahre, wo man eine kleine Bilanz zu ziehen pflegt, die bei mir dies Jahr ja nicht unglücklich ausfällt. Mir macht das Kriegsleben jetzt gerade den richtigen Spaß. Das ständige Spiel mit dem Leben als Einsatz hat einen hohen Reiz. Man lebt, man erlebt, man gelangt zu Ruhm und Ehren. Das alles nur um den Einsatz eines armseligen Lebens. Hinzu kommt bei ihm vielleicht auch der Gedanke schon, dass die Kriegserfahrung schriftstellerisch zu nutzen sei. Jünger war als Gymnasiast in seiner Klasse als Dichter, als Poet bekannt. So wurde er genannt, der Dichter oder der Poet, weil er die Klassengedichtchen machte, wenn irgendwelche Klassenfeiern anstanden, dann hat Jünger die Verse dazu geliefert. Meiner Mutter zugeeignet. Mein Tagebuch. Was auf die weißen Seiten mit krauser Schrift ich kritzeln werde, noch ruht's im dunklen Schoß der Zeiten, ein kleines Schicksal auf der großen Erde. Noch tobt der Kampf, nur Todesnot und Grauen, Stahlhärte gegen blutge Schmerzen wirst du in diesen Blättern schauen und stille Hoffnung Wunder Menschenherzen. Doch still davon, ich kann es wohl ertragen, mich reizt die wilde Schönheit der Gefahr. Hier wirst du lesen, wie ich mich geschlagen und wenn ich fiel, dass es in Ehren war. Duchy, den 26.01.16, Jünger. In der ersten Fassung, 1920, beginnen die Stahlgewitter so. Die Mobilmachung Oranville. Als am 2. August 1914 die Mobilmachung befohlen wurde, war ich 19 Jahre alt und Oberprimaner in Hannover. Ich meldete mich als Kriegsfreiwilliger. Infolge der mangelhaften Organisation konnte ich erst nach wochenlangem Herumstehen vor Kasernen und den Schreibstuben beim Füsilierregiment Prinz Albrecht von Preußen, Hannoversches Nummer 73, ankommen. Da mein Eintritt infolge der Überfüllung mit Kriegsfreiwilligen nicht vor Oktober möglich war, benutzte ich die Zwischenzeit, um das Abiturientenexamen zu machen. Die Ausbildung erfolgte in der Kaserne an der Bult. Sie war sehr abgekürzt. Am Jahresschlusse wurden wir verladen und nach dem Westen abtransportiert. Nach mehrtägiger Bahnfahrt hielt der Zug in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir dem langsamen Takte des Walzwerkes der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Das Tagebuch sollte Auskunft über ihn geben für den Fall, dass er fallen sollte. Dann konnte er darauf hoffen, dass das Tagebuch von Kameraden, so er denn gefunden würde, nach Hause geschickt würde und Auskunft über sein Leben an der Front, über seinen Einsatz geben konnte. Unbekannte, eherne Gesellen, denen es nicht vergönnt war, vor aller Augen sich an der eigenen Kühnheit zu berauschen. Er war ein schlechter Schüler, ein Sorgenkind der Eltern in dieser Hinsicht. Und nun im Krieg hat er plötzlich Karriere gemacht. Er stieg ganz rasch auf zum Unteroffizier, zum Fähnrich, zum Leutnant, zum Zug- und Kompanieführer. Und das war schon etwas in dieser Gesellschaft, selbstverständlich. Er war stolz darauf und wollte das auch gezeigt haben. Einsam standen sie im Gewitter der Schlacht, wenn der Tod als roter Ritter mit Flammenhufen durch wallende Nebel galoppierte. Tapfere Verteidiger. Ich habe also die Marmorklippen gelesen und war von da an von dem Autor Jünger fasziniert. Bin dann zu meinem akademischen Lehrer gegangen und schlug vor, dass ich eine Habilitationsschrift über Ernst Jünger schreiben sollte. Davon hat er mir nach etwas Überlegen abgeraten, wofür ich ihm bis heute außerordentlich dankbar bin. Dazwischen lagen die Leichen tapferer Verteidiger, deren Gewehre noch in den Schießscharten steckten. Aus zerschossenem Gebälk ragte ein eingeklemmter Rumpf. Kopf und Hals waren abgeschlagen. Weiße Knorpel glänzten aus rötlich-schwarzem Fleisch. Daneben lag ein ganz junger Mensch auf dem Rücken, die glasigen Augen und die Fäuste im Zielen erstarrt. Ein seltsames Gefühl, in solche toten, fragenden Augen zu blicken. Ein Schaudern, das ich im Kriege nie ganz verlor. Wenn ich dann ins Gespräch kam mit anderen, mit tatsächlichen oder angeblichen Jüngerlesern und sagte, dass ich die Stahlgewitter mit so großem Interesse, mit so großer Faszination gelesen hätte und auch die Vorwürfe des Barbarischen und dergleichen nicht so recht nachvollziehen könne, dann sagten immer wieder Leute, ja, welche Ausgabe haben Sie denn gelesen oder welche Fassung? Während der Langeweile des Liegens sucht man sich mannigfaltig zu zerstreuen. So vertrieb ich mir einmal die Zeit, indem ich meine Verwundungen zusammenzählte. Von Kleinigkeiten wie von Prellschüssen und Rissen abgesehen, hatte ich im Ganzen mindestens 14 Treffer aufgefangen. Nämlich 5 Gewehrgeschosse, 2 Granatsplitter, 1 Schrapnellkugel, 4 Handgranaten und 2 Gewehrgeschosssplitter, die mit Ein- und Ausschüssen gerade 20 Narben zurückließen. Nun sagte ich, die damals handelsübliche Fassung, also die Fassung von 1978. Und dann kam immer der Einwand, ja, das ist natürlich irreführend. Wenn man sehen will, wie schrecklich, wie barbarisch, wie böse dieses Buch ist, dann muss man die erste oder vor allem die dritte Fassung von 1924 lesen. An der Stelle, an der wir in der vorigen Nacht den Flankenangriff abgeschlagen hatten, lagen 3 Leichen. Es waren 2 Inder und ein weißer Offizier mit 2 goldenen Sternen auf den Achselstücken, also ein Oberleutnant. Er hatte einen Schuss ins Auge bekommen. Das Geschoss hatte beim Austritt die Schläfe durchbohrt und den Rand des Stahlhelms zerschmettert, den ich als Trophäe an mich nahm. Diese Funktion des Tagebuchs, da muss man sagen, die mag vielleicht manchmal sogar lebenssichernd gewesen sein. Ganz zweifellos hat sie aber auch dazu beigetragen, dass Jünger bei, ich möchte das vorsichtig formulieren, weil man natürlich in die Psyche, in die Seele, in die geistige Befindlichkeit auch eines Autors, der so ausführlich über sich Auskunft gibt, dann doch letztlich nicht hineinschauen kann. Kriegstagebuch, 29.04.17. Am Mittag ging ich mit Knigge und Bartels nochmal ins Dorf Frenois und brachte noch 2 Fahrräder in Sicherheit aus dem Keller des Hauses Nummer 11, in dem die 3 Toten noch immer liegen. Ich gedenke, sie auch liegen zu lassen. Aber man darf wohl doch sagen, dass er den Krieg ohne größere geistige, psychische, seelische Verstörung überstanden hat, sondern über das, was ihm da widerfahren ist und was er da mitgemacht hat, dass er darüber immer in einer reflektierten Weise, vor sich selbst verantworteten Weise Auskunft geben konnte. Denn was sollen noch Lebende in Gefahr kommen, um Tote zu begraben? Dem Lebenden gehört die Welt. Das ist vielleicht in einer Situation wie an der Front, wo man in jedem Augenblick der Gefahr ausgesetzt ist, das Leben zu verlieren oder schwer verwundet, schwer geschädigt zu werden, von außerordentlicher Bedeutung, dass man dann doch wieder zur Feder greifen kann und kann das festhalten und kann sich im Schreiben wieder als ein Ich erfahren, als ein funktionierendes Ich und Selbst erfahren. Kriegstagebuch, 5.3.17. In diesem Moment fielen zwei Handgranaten in den Graben. Einer unserer Posten schoss und die Gestalten nahmen Deckung. Leutnant Eisen raffte rasch vier Mann zusammen und sprang aus dem Graben, wobei er eine Reihe Handgranaten werfen ließ. Fünf der Angreifer wandten sich zur Flucht. Zwei blieben im Draht liegen, anscheinend von den Handgranaten getroffen. Sie wurden gleich gefasst und in unseren Graben geschleppt. Der eine, ein Offizier, starb gleich darauf, schwer an der Schulter getroffen. Es wurden ihm eine Menge Briefschaften abgenommen. Der andere, ein Sergeant, hatte zwei lange, schwere Wunden an Arm und Bein. Er wurde verbunden und zurückgeschafft. Der Leutnant, der, wie aus den Papieren und Uniformknöpfen geschlossen wurde, den Namen Stokes trug und dem Royal Munster, 2. Fusilierregiment, angehörte, hatte ein intelligentes, aber vom Tode verkrampftes Gesicht. Er war sehr gut angezogen und hatte eine Menge Londoner Mädchenadressen bei sich. Es tat mir leid um den armen Kerl, wie er da lag, in einer Munitionshöhlung, die Füße weiß vom Schnee. Ich wollte den Leutnant Stokes hinter meinem zweiten Graben beerdigen lassen und hatte dazu aus Stollenbrettern ein Kreuz anfertigen lassen. Jedoch am Abend läutete das Telefon an und das Bataillon forderte den Toten an, um ihn hinten bestatten zu lassen. So bin ich dieser kameradschaftlichen Pflicht enthoben. Das Kreuz habe ich mit heruntertragen lassen. Vielleicht schreibe ich nach beendetem Kriege nochmal an die Familie des braven Offiziers, um ihr Schicksal und Begräbnis mitzuteilen. Jenseits der Ränder. Vorwort zur Auflage 1924. Die wachsende und unerwartete Bedeutung, die ich diesem Buche beigemessen finde, hat in mir das Gefühl einer gewissen historischen Verantwortung geweckt. Daher habe ich mich, gleichzeitig vielfachen Anregungen folgend, entschlossen, meine Tagebücher noch einmal sorgfältig durchzuarbeiten. Wenn man die Stahlgewitter liest, ohne sich über Jüngers Kriegseinsatz informiert zu haben oder ohne über Jüngers Kriegseinsatz durch wen auch immer informiert zu sein, die Namen, die da fallen, Duschi, Oraville, die hat man nie gehört, man findet sie auch auf keiner Landkarte. Es tritt also eine gewisse Orientierungslosigkeit ein, weil die Orte verschwinden und weil die Zeit sich verflüchtigt. Da liest man 17. April, aber fragt sich 17. April 1915 oder 1917, das weiß man nicht. Der einzige Mensch, der dann noch von rechts bei der kleinen Unterstandsgruppe erschien, war ein Gefreiter mit verbundenem Gesicht, der sich plötzlich den Verband runterriss, um Männer und Waffen mit einem Schwall von Blut zu überströmen und sich zum Sterben hinzulegen. Ein erster Grund dürfte darin bestehen, dass Jünger die Stahlgewitter zunächst eben als Erinnerungsbuch wohl für die Regimentskameraden geschrieben hatte. Und denen brauchte man in der Tat nicht zu erklären, Oraville liegt da und da, sondern die wussten das. Nun könnte man fragen, warum hat Jünger das später nicht geändert, als ihm deutlich wurde, dass das Buch sich nicht mehr nur an Regimentskameraden richtet, Erstauflage 2000, sondern dass das Buch ein größeres Publikum hat. Wenn ich in dieser Finsternis auf Posten oder umherirrende Versprengte stieß, hatte ich das eisige Gefühl, dass ich mich nicht mehr mit Menschen, sondern mit Dämonen unterhielt. Es ist das Kriegsbuch eines Frontoffiziers. Man schweifte wie auf einem riesigen Schuttblatt. Eines Infanterieleutnants, der mit nur einer begrenzten Sichtweise arbeitet. Jenseits der Ränder der bekannten Welt. Und ob das nun 1914, 15, 16 ist, ob das nun die Schlacht oder jene Schlacht ist, das ist gar nicht so arg wichtig für ihn. Sehen Sie nicht hin, sagte Böckelmann, der mich im Arme hielt. Es ist Kriegszustand, der einen dieser und jener Gefahr aussetzt. Es war eine Infanteriegruppe mit ihrem Führer, die soeben einem Volltreffer zum Opfer gefallen waren. Als einem absoluten, der Zeit gewissermaßen den politischen Absichten der Regierungen entzogenen Zustand. Die Kameraden lagen im Tode wie friedliche Schläfer vereint. Ab 1922 beginnen die Stahlgewitter so. Der Zug hielt in Bazancourt, einem Städtchen der Champagne. Wir stiegen aus. Mit ungläubiger Ehrfurcht lauschten wir den langsamen Takten des Walzwerks der Front, einer Melodie, die uns in langen Jahren Gewohnheit werden sollte. Ganz weit zerfloss der weiße Ball eines Schrapnells im grauen Dezemberhimmel. Der Atem des Kampfes wehte herüber und ließ uns seltsam erschauern. Ahnten wir, dass fast alle von uns verschlungen werden sollten, an Tagen, in denen das dunkle Murren da hinten aufbrandete zu unaufhörlich rollendem Donner, der eine früher, der andere später. Schlagartige Versetzung in einen völlig anderen Zustand. Und das ist das, was Jünger eigentlich in den Stahlgewittern durchweg erreichen will, diese unglaubliche Ausnahmesituation, also die Verabsolutierung des Kriegs als eines ganz eigenen Zustands. Eine Stille, das gehört zur Michael-Offensive im März 1918. Da erblickte ich den ersten Feind. Eine Gestalt in brauner Uniform, anscheinend verwundet. Mit einem sehr starken Angriff der Deutschen gegen Engländer. Während ich, das Gesicht hinter der Pistole verborgen, mich langsam und bösartig näherte. Im Kriegstagebuch umfasst das nur 2,5 handschriftliche Zeilen. Ein blutiger Auftritt ohne Zeugen bereitete sich vor. In der letzten Fassung ist es ausführlicher dargestellt. Ich setzte, die Faust in seinen Uniformrock krallend, die Mündung an die Schläfe des vor Angst Gelähmten. Mit einem Klagelaut griff er in seine Tasche, aber er zog keine Waffe, sondern ein Lichtbild aus ihr hervor, das er mir vor die Augen hielt. Ich sah ihn darauf, von einer vielköpfigen Familie umgeben, auf einer Terrasse stehen. Das war eine Beschwörung aus einer versunkenen, unglaublich fernen Welt. Das ist ein schönes Beispiel auch dafür, dass eine solche Episode Jünger auch über Jahrzehnte hinweg beschäftigt hat, verfolgt hat. Ich habe es später als ein großes Glück betrachtet, dass ich ihn losließ und weiter vorstürzte. Gerade dieser eine erschien mir noch oft im Traum. Das ließ mich hoffen, dass er die Heimat wiedergesehen hat. Unter Feuer genommen. Zu den Fragen, die mich, seit ich mich mit den Stahlgewittern beschäftige, immer wieder bewegen, gehört die Frage, warum Jünger eigentlich immer wieder an die Front zurückgekehrt ist. Sie pflegen öfters verwundet zu werden, begrüßte mich der General. Erich Maria Remarque wurde im Juli 1917 ganz in der Nähe von Ernst Jünger durch einige Schrapnellsplitter verwundet und war von da an bis zu Kriegsende im Lazarett. Ich habe daher an ein Pflaster für Sie gedacht. Das hätte Jünger aber zweifellos auch für sich geltend machen können. Trotzdem geht er immer wieder zurück. Eine gewisse Furchtlosigkeit muss die Voraussetzung sein, ein gewisses Ignorieren von Beeinträchtigungen, von Beschädigungen, von Schmerzerfahrungen, der Wille, Schmerzerfahrungen auszuhalten. Vielleicht könnte man sogar weitergehen und sagen, auch ein gewisses Kokettieren oder Renommieren mit Verwundungen, salopper gesagt, des Angebens damit, des Ausstellens der heldenhaften Männlichkeit, dann ist das nicht nur eine Vermutung, sondern das findet sich auch in der vierten Fassung der Stahlgewitter von 1934 ganz direkt formuliert in einer sehr bemerkenswerten Passage, weil Jünger da auch die Verwundungen sozusagen sortiert und aus ihrer Art auf den Charakter des Krieges schließt. Es heißt dort: Während der Langeweile des Liegens im Lazarett sucht man sich manchmal zu zerstreuen. So vertrieb ich mir einmal die Zeit, indem ich meine Verwundungen zusammenrechnete. Ich stellte fest, dass ich von Kleinigkeiten wie von Prellschüssen und Rissen abgesehen im Ganzen mindestens 14 Treffer, nämlich 5 Gewehrgeschosse, 2 Granatsplitter, 1 Schrapnellkugel, 4 Handgranaten und 2 Gewehrgeschosssplitter aufgefangen hatte, die mit Ein- und Ausschüssen gerade 20 Narben hinterlassen hatten. In diesem Kriege, in dem bereits mehr Räume als einzelne Menschen unter Feuer genommen wurden, hatte ich es immerhin erreicht, dass 11 von diesen Geschossen auf mich persönlich abgegeben wurden. Ich heftete daher das goldene Verwundetenabzeichen, das mir in diesen Tagen zuging und das in meinen Augen dem blauen Strahlenkreuz des Pour le Mérite als dem höchsten deutschen Kriegsorden gleichzuachten ist, mit Recht an meine Brust. Und eben wie gesagt, die Stimmung war doch gegen dieses Buch und zum Teil auch gegen den Autor sehr massiv vorhanden. Ich war im Kriege immer bestrebt, den Gegner ohne Hass zu betrachten und ihn als Mann seinem Mute entsprechend zu schätzen. Ich bemühte mich, ihn im Kampfe aufzusuchen, um ihn zu töten, und erwartete auch von ihm nichts anderes. Niemals habe ich niedrig von ihm gedacht. Wenn mir später Gefangene in die Hände fielen, fühlte ich mich für ihre Sicherheit verantwortlich und suchte für sie zu tun, was in meinen Kräften stand. An eine historisch-kritische Ausgabe war vorerst nicht zu denken. Dann trat ein begünstigendes und förderndes Moment ein. Zu den merkwürdigen Bildern dieser Soldatenstadt gehörte der Anschluss zweier verwaister kleiner Franzosen an die Truppe. Nämlich, dass darin besteht, dass in Frankreich ein bedeutender jünger Forscher und auch jünger Übersetzer, Julien Hervier, eine Stahlgewitter-Ausgabe vorlegte. Und zwar im Rahmen der Plejad-Ausgaben, in denen ja nur die allerbedeutendsten Autoren der Weltliteratur Platz finden. Die beiden Jungen, von denen der eine 8, der andere 12 Jahre alt sein mochte, waren ganz in Feldgrau gekleidet, sprachen fließend Deutsch und grüßten alle Vorgesetzten auf der Straße vorschriftsmäßig. Von ihren Landsleuten sprachen sie, wie sie es den Soldaten abgesehen hatten, nur verächtlich als Schangels. Und in dieser extrem hochwertigen, in Frankreich außerordentlich hochgeschätzten Reihe der Plejad hat Julien Hervier die Kriegsbücher Ernst Jüngers aus dem Ersten Weltkrieg, also Stahlgewitter und Wäldchen und so weiter, Feuer und Blut, und die Kriegstagebücher aus dem Zweiten Weltkrieg in 2 Bänden ediert. Auch die weggelassenen Passagen aus den früheren Fassungen, also die oft erwähnten nationalistischen oder militaristischen Passagen, die Jünger später gestrichen hat. Ihr größter Wunsch war, einmal mit ihrer Kompanie in Stellung gehen zu dürfen. Sie konnten tadellos exerzieren. Und diese Ausgabe hat in Deutschland natürlich großes Aufsehen erregt. Sie wurde vielfach besprochen in allen großen Zeitungen. Und immer wieder war da auch zu lesen, dass es doch sehr merkwürdig und bedauerlich sei, dass eine solche Ausgabe, die nun ein Nachlesen der unterdrückten oder ausgelassenen oder gestrichenen Teile ermögliche, dass die nur in französischer Übersetzung vorliege. Als das 2. Bataillon für einige Wochen zur Ausbildung nach Caen kam, sollte der eine namens Louis auf Befehl des Oberstleutnant von Oppen in Douchy zurückbleiben, um der Zivilbevölkerung keinen Anlass zu unwahren Gerüchten zu geben. Leider nahmen unvernünftige Leute die Kleinen öfters mit in die Kantine und machten sich den schlechten Spaß, ihnen Alkohol zu geben. Der Ältere soll später nach Deutschland auf Unteroffizierschule geschickt worden sein. Die Wunschvorstellung, wenn ich so sagen darf, war, eine historisch-kritische Ausgabe dieses Buches machen zu können, machen zu dürfen, damit alle diese Probleme der unterschiedlichen Lektüren gelöst werden könnten, durch jeden Leser, der Lust dazu hätte, genauer nachzufragen, das mit eigenen Augen prüfen zu wollen. Und nebenbei gesagt, das ist ja auch so, dass diese Diskussion durch die historisch-kritische Ausgabe, die jetzt vorliegt, auch nicht etwa zum Stillstand gebracht wird, sondern wieder neu in Gang kommt. Kriegstagebuch, 17.10.15. Heute Nachmittag fand ich in der Nähe der Latrine von der Festung Altenburg 2 noch zusammenhängende Finger- und Mittelhandknochen. Ich hob sie auf und hatte den geschmackvollen Plan, sie zu einer Zigarrenspitze umarbeiten zu lassen. Am Drahtverhau arbeiten. Das ist natürlich für heutige Leser schockierend, es ist pietätlos, zweifellos, niemand wird das gutheißen mögen. Und man kann es auch nur, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, eben doch erklären als die Regung eines jungen Mannes in einer Situation, in der nun doch eine große Art von Enthemmung schon eingesetzt hatte. Dann muss man auch dazu sehen, es ist auch das dandyhafte Gebaren, das zu jener Zeit gepflegt wurde. Nicht wahr? Der Dandy war ja eine der Kultfiguren der Epoche, der mit all diesen Dingen Scherz getrieben hat. Also dahin gehört eine solche Äußerung. Die steht im Kriegstagebuch natürlich nicht in den Stahlgewittern. Da ist Jüngers eigene Kontrolle dann doch so stark, dass er so etwas nicht in die gedruckte Fassung hineinbringt. Umso interessanter für uns dann dieses zu sehen. Jedoch es klebte, genau wie an der Leiche im Stacheldrahtverhau bei Cambre, noch grünlich-weißes, verwestes Fleisch zwischen den Gelenken. Deshalb stand ich von meinem Vorhaben ab. Auch bei Podiumsdiskussionen, die sich um das Kriegstagebuch und um die Stahlgewitter drehten, wurde dann schon auch gesagt, ja, ist es denn notwendig, solche Dinge zu drucken? Das ist doch gut, wenn das nur in Marbach nachzulesen ist und nicht gedruckt wird. Darüber kann man streiten. Man kann natürlich sagen, warum sollen solche Dinge für jedermann leicht nachlesbar sein? Auf der anderen Seite, Erkenntnis kann doch keine Grenzen haben, sondern man muss doch wohl auch sagen, wenn so etwas zur Realität des Lebens gehört, des Krieges gehört, wenn so etwas zur Realität des menschlichen Lebens und der menschlichen Geschichte gehört, dann wird es dokumentiert und muss zur Kenntnis genommen werden. Oft hört man den Gegner an seinem Drahtverhau arbeiten. Dann schießt man rasch hintereinander dorthin, bis die Kammer des Gewehrs entladen ist. Nicht nur, weil es befohlen ist, man empfindet auch eine gewisse Befriedigung dabei. Auch wir ziehen fast jede Nacht Draht und haben häufig Verwundete. Dann fluchen wir auf diese gemeinen Schweine von Engländern. Auf grünem Wiesenplane, Freund Hein malt Blumenrot. Und über uns die Fahne singt rauschend Blut und Tod. Da geht ein brausend Rufen, Hurra, Victoria, Victoria, der Schlag von tausend Hufen, Hurra, Victoria. Was ihr geleistet. 1928 also der Zeitpunkt, wo man auf die Stahlgewitter als dichterisches Werk aufmerksam wird. Neben gipfelnden Werten gähnten dunkelste Abgründe. Dazu trägt nicht zuletzt Erich Maria Remarque bei, der in verschiedenen Interviews darauf hingewiesen hat, dass er für seine Arbeit im Westen nichts Neues sich auf Jüngers in Stahlgewittern und einige andere Kriegsbücher stützen konnte. Eine bis zum Gürtel entblößte Gestalt mit aufgerissenem Rücken lehnte an der Grabenwand. Ein anderer, dem ein dreieckiger Lappen vom Hinterschädel herabhing, stieß fortwährend schrille, erschütternde Schreie aus. Hier herrschte der große Schmerz. Zum ersten Male blickte ich wie durch einen dämonischen Spalt in die Tiefe seines Bereichs. Und der bei diesen Gelegenheiten zwei Dinge betont hat. Erstens, Jüngers Kriegsdarstellung ist die intensivste, die beste, die sachlichste, an die, die man sich als selber Schreibender am besten halten kann. Ich will offen gestehen, dass mich meine Nerven restlos im Stiche ließen. Nur fort, weiter, weiter, rücksichtslos rannte ich alles über den Haufen. Ich bin kein Freund des Euphemismus Nervenzusammenbruch. Ich hatte ganz einfach Angst, blasse, sinnlose Angst. Ich habe später noch oft kopfschüttelnd an jene Momente zurückgedacht. Und das Zweite, und jetzt ganz überraschend, ist, dass Remarque sagt, dieses Buch hat eine pazifistische Wirkung. Von dem geht eine pazifistische Wirkung aus. Auf einer der Bahren, auf denen man uns in das Fahrzeug geschoben hatte, wie Brote in den Backofen, lag auch ein Kamerad mit einem Bauchschuss, der ihm große Qualen bereitete. Er bat jeden von uns, ihm mit der Pistole des Sanitäters, die im Wagen hing, ein Ende zu machen. Niemand antwortete. Als man das vor einigen Jahren entdeckt hat, dieses Interview, brach ein großes Erstaunen aus, weil man natürlich immer gesagt hat, die Stahlgewitter sind ein Kriegsbuch, Sie sind ein bellizistisches Buch, also das den Krieg positivierend, bejahend darstellt, als einen Modus des geschichtlichen Lebens, der geschichtlichen Auseinandersetzung unter den Völkern. Und doch, wie viele habe ich kennengelernt, die unter dem grauen Tuch ein Herz von Gold und einen Willen von Stahl bargen. Eine Auslese der Tüchtigsten, die sich dem Tode in die Arme warf, mit stets gleichbleibender Freudigkeit. Es hat gewissermaßen nach dem nächsten Krieg geschrien und wollte die Menschen dazu anhalten, dem nächsten Krieg mit Begeisterung wieder entgegenzusehen. Das sind Zuschreibungen, das sind Prädikationen, die man gegeneinander abwägen und sehr sorgfältig prüfen müsste. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Kameraden, euer Wert ist unvergänglich, euer Denkmal tief in den Herzen eurer Brüder, die mit euch standen, vom flammenden Ringe umschlossen. Johannes Erbecher, Vorsitzender des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, liest die Stahlgewitter und stellt fest, eine krasse, außerordentlich eindringliche Darstellung des Krieges, wie man sich eigentlich sich nur wünschen kann, um über den Charakter des Krieges aufgeklärt zu werden und um auch zu sehen, was an dem Krieg Böses ist. Und dann fügt er hinzu, Jünger möchte ein nationalistisches Ausrufungszeichen sein, so Becher. Er ist aber ein großes Fragezeichen, weil die nationalistischen Phrasen seinem Buch alle aufgeklebt sind, während das, was die Substanz ausmacht, das ist eine schockierende Kriegsdarstellung, über die wir Linken uns, wir Kommunisten uns eigentlich nur freuen können. Möge dies Buch dazu beitragen, eine Ahnung zu geben von dem, was ihr geleistet. Wir haben viel, vielleicht alles, auch die Ehre verloren. Ich muss das heraussuchen, gerade aufschlagen und im Wortlaut vorlesen. So interessant ist dies. Da schreibt Levi, den Schrecken des ganzen Erlebens hat vielleicht keiner so geschildert, kaum ist eine furchtbare Anklage gegen den Krieg geschrieben, als dieses Buch eines Mannes, der zum Kriege positiv eingestellt ist. Die Leiden aller dieser jungen Burschen sind namenlos und man fragt sich nur, wie ist es zu verstehen, dass sie trotzdem zusammenhielten und so weiter. Eins bleibt uns. Die ehrenvolle Erinnerung an euch, an die herrlichste Armee, die je die Waffen trug und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde. Sie hochzuhalten, inmitten dieser Zeit weichlichen Gewinsels, der moralischen Verkümmerung und des Renegatentums, ist die stolzeste Pflicht eines jeden, der nicht nur mit Gewehr und Handgranate, sondern auch mit lebendigem Herzen für Deutschlands Größe kämpfte. Es gibt einen lateinischen Grammatiker, der dieses berühmte Diktum geprägt hat, habent sua fata libelli, die Bücher haben ihre Schicksale. Und dazu kommt noch eine weitere Formulierung, nämlich pro captu lectoris. Reimer Lenz, wieder winkte ein blutiges Fest. Zur neuen Auflage von Ernst Jünger in Stahlgewittern. In Alternative. Zeitschrift für Dichtung und Diskussion 6, Heft 28, Februar 1963. Die Entdeckungsreise des verspäteten Lesers von Jüngers Frühwerk sollte beschwerlich werden. Sie führte mich durch trockenes, verkastetes Sprachgelände. Was ich fand, waren verbaute Satzkonstruktionen und ein bürokratisches Labyrinth von Substantivierungen. Beispiel? Da ich inmitten der Geschosse keine Zeit zu verlieren hatte, sprang ich auf dieses Erzeugnis einer verfehlten militärischen Ausbildung zu und erzwang mir durch die ihm unter die Nase gehaltene Pistole Auskunft. Je nach Fassungsvermögen, nach Fassungslust, nach Laune, nach Einstellung, das kann man ganz weit übersetzen, nach Voreingenommenheit, nach Indoktriniertheit oder nach geistiger Freiheit, nach Erfahrungsbereitschaft des Lesers haben die Bücher ihre Schicksale. Ich fand den Urvater des literarischen Lanzer-Jargons, wie wir ihn aus zahllosen Schundheften kennen. Ich hielt dem Nächsten die Pistole vor den Leib und drückte ab. Er klappte zusammen wie eine Schießbudenfigur. Der Massenmord wird vom jungen Jünger, einem todesmutigen, unpolitischen und mitleidlosen Menschen, ästhetisiert. Die Begründung für Gemetzel wird nie im Politischen gesucht. Ursache, politischer Hintergrund, Verlauf, Titel und Folgen des Ersten Weltkrieges bleiben unerwähnt. In Stahlgewittern zeigt am Beispiel des Leutnant Jünger auch und gerade dem Nichtpazifisten, in welchem Geiste man auf keinen Fall Soldat sein darf. Das Getümmel neuer Kämpfe. Wieso hat Jünger die Stahlgewitter lebenslang bearbeitet? Wir sollten uns bald an anderen Kämpfen beteiligen, als uns geträumt. Das ist ein großes Bestreben Jüngers Zeitlebens, auch bei anderen Texten, den Stil dem Inhalt immer genauer anzupassen, immer besser am Inhalt auszurichten. Was aber dazu beigetragen hat, dass das Buch am Ende in der letzten Fassung von 1978 doch mit einer großen Ausgewogenheit, Listschart, Äquilibristik daliegt. Wir sind inzwischen durch diese Kämpfe geschritten. Das Zweite ist, dass er das Buch jetzt hineingezogen in die geschichtlichen Vorgänge der 20er Jahre und dann der 30er Jahre auch den politisch-geschichtlichen Bewegungen der Zeit anpassen wollte. Er schrieb die Stahlgewitter 1920. Kriegsschuld, Debatte, Kriegsverbrecher, Forderungen kamen von den Alliierten, die verlangten die Auslieferung von mehreren hunderten deutscher Offiziere, die als Kriegsverbrecher angeklagt werden sollte. Und sehen schon das Getümmel neuer Kämpfe vor uns im ungewissen Lichte. In diese Zeit hinein schreibt Jünger, und diese Diskussionen sind ja 1920 nicht beendet, sondern entbrennen dann eigentlich erst richtig. Natürlich nutzt er dann die Gelegenheit, dieses Buch zum zweiten Mal aufzulegen und zu überarbeiten, auch um das eine oder andere in entsprechender Hinsicht zu verdeutlichen. Dann kommt seine nationalistische Phase. Er schließt sich diesen neuen oder jungen Nationalisten an und versucht, die Stahlgewitter mit der Veränderung des Schlusses, vor allem der Fassung von 1924, in eine politische Perspektive auf den neuen Nationalismus zu bringen. Wir, unter diesem Wir verstehe ich die geistige und begeisterungsfähige Jugend unseres Landes, werden sie nicht scheuen. Wir stehen für das, was sein wird und für das, was gewesen ist. Das ändert sich 1933 mit dem Beginn des Nationalsozialismus, wo ihm dies nun wieder problematisch wird, wo er dafür sorgen möchte, dass die Nationalsozialisten nicht allzu großer Leichtigkeit dieses Buch nutzen konnten, um ihre nationalsozialistische Politik zu verfolgen. Ganz herausnehmen aus dem politischen Kontext und aus der politischen Verwendung, das konnte er natürlich nicht, das war ihm auch klar. Aber auf der anderen Seite war auch deutlich, wenn bestimmte Sätze, wenn bestimmte Vokabeln gestrichen werden, dass es nicht ganz so leicht im Sinne einer Propagandaschrift geradezu zu verwenden. Wenn auch von außen Gewalt und von innen Barbarei sich in finsteren Wolken zusammenballen, solange noch im Dunkel die Klingen blitzen und flammen, soll es heißen, Deutschland lebt. Und Deutschland soll nicht untergehen. Schließlich die Überarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Versuch, die jetzt schockierenden, unerträglich gewordenen Vokabeln der Unmenschlichkeit etwas zu mildern. Vor dem Unterstand lag mein Engländer, ein blutjunges Kerlchen, den mein Schuss quer durch den Schädel getroffen hatte. Ein merkwürdiges Gefühl, einem Menschen ins Auge zu sehen, den man selbst getötet hat. Und da würde ich auch sagen, nicht nur, um dieses Buch den jetzt anders denkenden Leser etwas schmackhafter oder erträglicher zu machen, sondern natürlich wird es einem Ernst Jünger in dieser Zeit selber auch deutlich, dass in diesen Vokabeln eine gewisse Inhumanität steckt, die er selber jetzt auch nicht mehr ertragen und haben möchte. Davor ein junger Mensch, dem das Geschoss quer durch den Schädel gefahren war. Er lag da mit entspanntem Gesicht. Ich zwang mich, ihm in die Augen zu sehen. Oft dachte ich an ihn zurück und mit den Jahren häufiger. Es gibt eine Verantwortung, die uns der Staat nicht abnehmen kann. Wir müssen sie austragen. Sie reicht tief in die Träume hinab. Insgesamt hat Jünger die Stahlgewitter, wenn ich zusammenfassend sagen darf, deswegen immer überarbeitet, weil ihm bis 1961, auf jeden Fall letztlich bis 1978, denn da hat er zum letzten Mal Hand angelegt und noch einmal einige kleine stilistische Korrekturen vorgenommen, also dass er zeitlebens im Gefühl lebte, den wirklich haltbaren, angemessenen Ton für die Darstellung des Ersten Weltkriegs nicht gefunden zu haben, sondern dass an der einen oder anderen Stelle noch Präzisierungsbedarf, Verbesserungsbedarf in stilistischer Hinsicht, in gedanklicher Hinsicht, in der Mitteilung der Einstellung gegenüber dem Krieg bestünde. Davor lag mein Engländer, ein blutjunges Kerlchen, dem das Geschoss quer durch den Schädel gefahren war. Er lag da mit entspanntem Gesicht. Ich zwang mich, ihn zu betrachten. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, einem Menschen ins Auge zu sehen, den man getötet hat. Oft habe ich später an ihn zurückgedacht und mit den Jahren häufiger. Der Staat, der uns die Verantwortung abnimmt, kann uns nicht von der Trauer befreien. Wir müssen sie austragen. Sie reicht tief in die Träume hinab. Jünger! Jünger! Ernst Jünger! Jünger! Fall ich auf fremder Erde, ade, so soll es sein. Lasst rasten mich die Pferde ins feindes Land hinein. Dringt eure Rosse traben ins Grab. Victoria, Victoria, dass wir gesieget haben. Weiß ich, Victoria. Wenn dann wieder ein Essay erscheint, in dem Jünger seine Unmenschlichkeit geziehen wird oder in dem die Vorwürfe wieder aufgegriffen werden, dass er eben doch ein Faschist gewesen sei, ein Wegbereiter des Nationalsozialismus und dergleichen, und das alles taucht immer wieder auf. Oder wenn dann wieder einem so einzelne Stellen vorgehalten, unter die Augen gehalten werden und wenn dazu kommentierend gezeigt wird, hier sieht man doch, wie jemand brutal, kalt, mit Eiseskälte, völlig ungerührt solche Dinge beschreibt, dann tauchen doch wieder die Zweifel auf und man fragt sich, war es wirklich richtig, diese historisch-kritische Ausgabe zu machen, die ja nun doch eine Aufwertung des Autors und des Buches auch bedeutet. Darüber kann man sicher lange streiten, dass man so tun kann, als gäbe es Kriege, nicht als gäbe es Kriegsliteratur, nicht als bestünde keine Notwendigkeit, sich mit dem Phänomen Krieg und Verarbeitung des Krieges durch die Betroffenen so zu tun, als gäbe es das nicht, als bestünde kein Anlass, das auch jetzt mit großer Ernsthaftigkeit zu tun, das ist, glaube ich, ein großes Fehlurteil. Und insofern fühle ich mich auch dann wieder gerechtfertigt in der Beschäftigung mit dieser Literatur. Ich nehme an, dass Jünger von der einen oder anderen Gestalt, Figur, der begegnet sei im Krieg, der Leid getan hat oder nicht Leid getan hat, die er verschont hat oder nicht verschont hat, dass ihm die in den Träumen gelegentlich begegne. Ich nehme an, dass das nicht nur so dahingesagt ist oder nicht eine literarische Fiktion ist, sondern dass dahinter tatsächliches Erleben, Erfahren steht, das ihn dazu brachte, diese Dinge immer wieder auch neu formulieren zu wollen. Dazu gehört auch, dass er, wofür auch vielfach kritisiert worden ist, nicht nur seinen eigenen Stahlhelm mit dem Einschuss der Kugel, die ihm den Kopfschuss, die Kopfverwundung beigebracht hat, mit nach Hause genommen hat, sondern auch den Stahlhelm eines getöteten englischen Offiziers durch einen Kopfschuss. Auch den hat er ja bekanntlich mitgenommen und hat ihn zeitlebens in seinem Arbeitszimmer auf einem Bücherbord stehend. Auch da hat man immer gesagt, wie ein Jäger hängt er da sozusagen seine Trophäen auf. Das ist völlig falsch gesehen, sondern das sind Reminiszenzen an den Krieg, auch an jemanden, den er getötet hat, um den sozusagen auch nicht aus dem Gedächtnis zu verlieren. Wenn die Formulierung von der Trauerarbeit einen Sinn hat, dann könnte man sie da anwenden. Da sitzt jemand, der sich das, was er getan hat, nämlich einen Menschen getötet hat, immer wieder vergegenwärtigt im Anblick dieses Stahlhelms. Und ich möchte nicht wissen, was Jünger da im Laufe seines Lebens durch den Kopf gegangen ist, wenn er diesen Stahlhelm gesehen hat und überlegt hat, wen er da getötet hat, wessen Leben er da beendet hat, welche Lebenschancen er diesem Menschen alle genommen hat, wem er diesen Menschen weggenommen hat, also wenn auch dann die Familienmitglieder, die Mutter, die Eltern, die Geschwister vor das Gesicht traten. Ich möchte nicht wissen, was... Ja, ich höre vielleicht auf. Reicht. Professor Kiesel, In Stahlgewittern, von Thomas Böhm. Mit Auszügen aus Ernst Jüngers Kriegsbüchern und Erläuterungen von Professor Dr. Helmut Kiesel. Mit Konstantin Lindhorst als Ernst Jünger, sowie Ronald Kukulis und Helene Grass. Technische Realisation, Dirk Hülsenbusch und Mechthild Austermann. Musik David Schütte, Regieassistenz Luise Weigert, Regie Gerrit Bohms. Tagebücher habe ich ja nur in gefährlichen Zeiten geführt, also während des Ersten Weltkrieges. Da hatte ich gerade Stendhal gelesen, den französischen Autor, der ja während der napoleonischen Feldzüge Tagebücher, da dachte ich, das muss ich auch so machen, das ist sicher sehr wichtig. Da war ich 18, 19 Jahre alt. Einmal hatte ich eine ziemlich schwere Verwundung. Meine Kartentasche war abgerissen und ich wurde schon durch die Krankenträger weggeführt. Auf einmal fiel mir ein, mein Tagebuch. Da bin ich noch zurückgegangen und habe es von dieser Straße, wo noch immer heftig geschossen wurde, habe ich es wiedergeholt. Naja, dann habe ich im Zweiten Weltkrieg wieder angefangen. Und als ich dann 70 wurde, da dachte ich, naja, jetzt kommen also von alten Freunden noch immer Verlustnachrichten. Eine gefährliche Zeit, da könnte man ja wieder anfangen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, Köln 2014. Dramaturgie Isabel Platthaus.